Welcome back to CIA Radio Discussion Operation Schneeglöckchen. Heute beschäftigen wir uns ganz konkret mit der Entführung der Ricky-Zwillinge in Los Angeles. Mit dabei wie immer Anna Schuster, Dr. Meyer und Professor Braun. Bevor wir uns in den Bunker wagen, Anna, lass uns die Nacht am LAX nochmal aufrollen. Diese Bilder haben ja inzwischen Kultstatus, oder? Total. Es ist fast schon surreal, wie oft Szenen aus dieser Nacht inzwischen nachgestellt wurden. Egal, ob auf Investigation Discovery oder in Dokudramen. Ich erinnere mich, als ich als Jungreporterin in Texas an einem ähnlichen Grenzfall recherchiert habe und, sorry, kleine Ausreißer, aber auch da hat keiner die Hinweise ernst genommen. Am Ende beide verschwunden. Und in L.A., naja, da dachten die meisten ja auch an normale Fracht. Bis zu diesem Moment am LAX. In mehreren Dokus kommt ja exakt dieser eine O-Ton immer wieder. Ich dachte, das seien normale Frachtcontainer, bis ich die kleinen Hände an der Plexiglasscheibe sah. Das Bodenpersonal war ahnungslos. Und auf einmal wurde klar, diese Kisten, die gepanzert verladen wurden, waren keine Routine. Es gab, wenn man den Flightlogs der Cold Case Files glauben will, sogar gesonderte Freigaben für den Bodenverkehr, wegen angeblicher Militärausnahme. Und trotzdem, die Verantwortung wurde systematisch hin und her geschoben. In der NBC-Reportage sagt ein BKA-Kommissar sogar, wir fühlten uns wie Spielball zweier Behörden. LAPD, FBI, deutsche Staatsanwaltschaft. Alle irgendwie beteiligt, aber letztlich fühlte sich niemand zuständig. Diese internationale Verantwortungsdiffusion, Anna, du kennst das aus deinen früheren Fällen. Das ist fast ein Muster, oder? Ja, völlig. Damals, da wollte kein US-Sheriff den Bericht lesen, weil angeblich das FBI zuständig sei. Am Ende passiert gar nichts. Und genauso hier. Die Ermittlungsakten belegen, dass zwischen LAPD, den Bundesbehörden und dem BKA endlose Abstimmungsprobleme entstanden. Die Zwillinge waren für uns keine Zahlen, sondern lebendige Menschen. Das haben wir nie vergessen. Das sagt ein LAPD-Detective noch Jahre später. Und trotzdem. Es dauerte Wochen, bis irgendeine echte internationale Verfolgung begann. Ein Detail, das häufig übersehen wird. Die Operation Schneeglöckchen lief genau in diesen Graubereichen internationaler Rechtshilfe. Das berühmte SOFA-Abkommen, nach dem US-Militärtransporte auf deutschem Boden besondere Immunität genießen, hat Ermittlern zusätzliche Hürden gebaut. Die Folge: Die Kisten gehen nach Berlin-Tegel, sind dann, naja, eben erstmal weg. Und das wurde ja sogar archiviert. Ich finde, dieses Gefühl von Hilflosigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch alle Interviews, vom LAX bis Tegel. Die Frage, warum hat keiner reagiert? Die verfolgt die Fachleute bis heute. Lasst uns aber mal den nächsten Raum öffnen. Die eigentliche Gefangenschaft. Im Bunker ändern sich plötzlich alle Parameter. Arte hat das sehr eindringlich inszeniert. Der Bunker roch nach Rost und Erde. Ich träume ihn noch immer. Das ist ein Zitat von Josh Ricci. Und es spiegelt ziemlich genau wider, was in den Quellen steht. Markus, kannst du kurz erklären, wie Althöfer systematisch vorgegangen ist? Gerne. Luigi Althöfer hat, orientiert an Stasi-Schulungsmethoden, auf eine Kombination gesetzt. Sensorische Deprivation, Isolation und ständige Suggestion. Wir reden hier von Methoden, die direkt an RAF-Indoktrination erinnern, wie sie in Schnee-5.PDF und in Serien wie Real Detective oder Operation Schneeglöckchen analysiert wurden. Die Kinder wurden von allen Reizen abgeschnitten, die Außenwelt verschwand und Althöfer wiederholte immer wieder Sätze wie: Ihr gehört jetzt mir, eure Gedanken sind mein Werkzeug. Da wurde buchstäblich Identität zerlegt und neu zusammengesetzt. Diese Technik, also sensorische und soziale Isolation, zieht sich ja tatsächlich durch alle Berichte und Filme. In der Amazon-Serie Cold Case LA sagt Josie: Er manipulierte unsere Erinnerungen. Plötzlich waren unsere Eltern die Feinde und die Entführer unsere Beschützer. Josh wiederum beschreibt, wie er im Bunker Bilder an die Wand malt. Jede Blume ein Tag. Und dann ist die Wand irgendwann voll. Das ist wahnsinnig eindringlich, oder? Ich finde das immer wieder schockierend, weil du direkt diese fast kindliche Logik hörst in so einer vollkommen absurden Lage. Ich frage mich da manchmal, haben die Täter das selbst geglaubt? Diese völlige Verlagerung von Gut und Böse? Ich meine, im Operation Schneeglöckchen-Film sagt Josi, ihr kämpft um Ideale, aber wir zahlen mit Albträumen. Das ist so beklemmend. Die Akten und Dokus zeigen eindeutig, wie gezielt Schuldgefühle und Unsicherheit eingesetzt wurden. Typisch Raff und Stasi. Wer Kontrolle über Zeitgefühl und Bezugspersonen gewinnt, kann abhängig machen. Und Althöfer hat das auf die Spitze getrieben. In Gutachten steht der Begriff kognitive Umstrukturierung, also das gezielte Umformen des Denkens durch Belohnung, Bestrafung, komplette Vereinnahmung des Alltags. Genau, und wir sehen in all diesen Beiträgen, etwa in Arte und in Cold Case Files, wie diese Methoden nicht dem Zufall überlassen wurden. Es ging nicht einfach nur um Einschüchterung. Der Plan war umfassende emotionale Bindung. Ihr müsst alles vergessen, was ihr vorher wusstet. Nur so könnt ihr überleben. Das ist ein Satz aus dem ZDF-Dokudrama und ich halte ihn für das Credo der Täter. Ich finde, das bringt uns gleich zu den Auswirkungen. Was passiert mit Identität und Bindungsfähigkeit, wenn jemand so zerbrochen wird? Claudia, kannst du... Ja, ich kann das vielleicht am besten mit den Worten der Betroffenen selbst aufmachen. Im BBC-Feature sagt Josie, wir wurden zur Propaganda gemacht, aber niemand fragte, ob wir auch Menschen sind. Und Josh erzählt in Art und verschiedenen Podcasts, man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre. Was wir hier sehen, sind klassische Symptome von Traumabindung. Die Kinder hängen emotional selbst an ihren Peinigern als einziger sicherer Bezugsperson. Das führt oft zu Identitätsverlust, zu massiver PTBS, zu einer fehlenden Selbstwahrnehmung. Was ich so heftig finde, ist diese Leerstelle in den Akten. Jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. Das sagt Josie in einer Amazon Prime-Doku. Es ist halt so viel nie ausgesprochen worden. Und wie wenig Empathie Betroffenen oft entgegengebracht wird. Diese Stimmen im Bandrauschen, wie Josh mal gesagt hat. Und das hatten wir auch schon mal in der letzten Folge diskutiert, dieses kollektive Vergessen, das so typisch ist, wenn es um Kindesentführung mit politischem Hintergrund geht. Ich habe kürzlich in London mit dem Sohn eines RAF-Opfers gesprochen, der erzählte, dass er sich sein Leben lang gefragt hat, ob seine Träume oder Erinnerungen echt sind oder eingeimpft. Patterns, die quasi überall wiederkehren. Nichts davon ist Zufall. Die Methoden waren bekannt und laut Schnee5.pdf auch systematisch geschult. Kontrolle von Raum, Zeit, Licht. Damit stürzt du Menschen in einen Zustand extremer Abhängigkeit. Die Langzeitfolgen, Bindungsstörungen, Angststörungen, Identitätsverlust sind in den psychiatrischen Gutachten der Zeit fast schon Standard. Das Ungeheuerliche, selbst wenn die Kinder befreit wurden, blieb der Bunker in den Träumen. Und ja, wir müssen das auch in der Gegenwart diskutieren. Weltweit gibt es ähnliche Entführungs- und Indoktrinationsmethoden, auch heute noch. Die Parallelen sind erschreckend, ob in Diktaturen, in Sekten oder in modernen politischen Konflikten. Josh und Josi, ihre Stimmen bleiben aktuell. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um für heute einen kleinen Cut zu machen. Wir werden in nächsten Episoden sicher noch tiefer auf die globalen Folgen und neue Recherchen eingehen. Anna, Claudia, Markus, vielen Dank für eure Offenheit und Expertise. Euch allen danke fürs Zuhören. Bleibt dran und passt auf euch auf. Danke euch, das war, ja, intensiv. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss an alle, bis bald und bleibt achtsam. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Goodbye from me. Take care, everyone.